sag mir nicht, was ich nicht wissen will. Was weiß ich, was andere wissen sollen? Frag mich nicht, wie heißt das Rumpelstilzchen? Sag mir doch, was ist dein Kopf? Reduzier auf Kalorien und Liebe. Reich der Brust tief in den Seelentümpel. Inspiriert vom Glück der Freizeitgötter, sag ich einfach, was soll's? Leg mich hin, vergiss den ganzen Müll. Insgeheim weiß ich doch, was ich will. Ich mach jetzt nur noch die schönen Sachen. Wach auf und sag, oh ja, dreiste Freude schwappt ins Alltagsleben. Dachte schon, sowas darf's gar nicht geben. Süße Zeit, oh Gott, wie ist das schön. Komm doch mit, du musst es sehen. Schon mal zum Vorverkauf. Hol mir ein Ticket und bin mit dabei. Morgen geht die Sonne auf. Ich geh schon mal zum Vorverkauf. Hol mir ein Ticket und bin mit dabei. Morgen geht die Sonne auf. Ich geh schon mal zum Vorverkauf. Hol mir ein Ticket und bin mit dabei.